Okay, Jungs, okay. Jetzt kommt der Remix. Bei Dr. Dödel. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallöle? Hier ist Gabi. Hier ist Günther. Hier ist Regina. Hier ist Stefan. Ich bin der Peter. Hallo? Ey, hör mal zu. Ich glaube, du bist ein bisschen zurück und hängen geblieben, mein Freund. Hä? Freezer. Hä? Digga? Kein Bock, ich bin zu beschäftigt. Warum denn? Darum nicht. Ey, du Pimmel. Hier links und rechts die Arschbacken versohlen, mein Fräulein. Hä? Eckbär? Bist du A oder B? Und 1 oder 2? X oder Y? Bist du B oder F? Was? Okay. ADGDL. Voll der Klopfer. Was? Ah, du geile Sau. Hast du meinen Pimmel vermisst? Nein. Nee. Okay. Weil ihr kleine Pimmelzahn. Ich hab den kleinsten von allen. Ja? Kann er jetzt nicht angehen, oder? Dann musst du da mal mit einer Flex ran und dann geht das wieder, ey. Ja? Mach was zu fressen, Mann. Ich hab voll Hunger. Ja? Chantal, du bist Stück. Darum nicht. Fick du? Du bist ja eine Sau. Nee, ich will nicht ficken. Ich bin verheiratet. Du bummst mit Kopftüchern. Hast du Bock drauf? Bist du verrückt? Was soll ich überhaupt mit einer Tussi zu Hause, die geschwängert ist? Was denkst du, was mein Vater mir sagt, Alter? Geh doch abtreiben. Ja? Okay. Ey, du Pieser, mein Freund, ne? Schön mal. Warum denn? Ich tön mal. Nee, warum soll ich denn schön, Mann? Ich tön mal. Mann, bist du blöd? Nein. Nee? Alles klar, dann. ADGDL. Was? Was? ADGDL. Quatsch. Hallo? Hallo, ich bin der Peter. Was gibst du, mein Freund? Bist du wie oder er? Oben oder unten? Links oder rechts? Ey, du Pimmel! Hä? Arschkind? Hä? Eckbär? Hä? Hackbalken? Hä? Bornoteig? Hä? Windbär? Danke, du Wichser! Tschüss! Was? Wie so? Tschüss! Tschüss! Tschüss! ADGDL! Tschüss! Okay, Jungs! Okay! Das war der Remix. www.aslDigger.de